Nachts in meinen Träumen komm ich anders her. Nachts bin ich ein Komet. In meinen Träumen, der nie untergeht. Nachts in meinen Träumen.